Erst da alle Leute standen auf. Sie brachten Jesus zu Pilatus. Zweiter, die Leute sagten zu Pilatus, Jesus macht Probleme. Er sagt, wir sollen dem Kaiser kein Geld geben. Er sagt, er ist der König. Dritter, Pilatus fragte Jesus, bist du der König? Jesus sagte, ja, das sage ich. Vierter, Pilatus sagte zu den Priestern und den Leuten, ich finde nichts Schlimmes an diesem Mann. Fünfter, aber die Leute sagten, Jesus bringt die Leute durcheinander. Er lehrt überall in Judäa, von Galiläa bis hier. Sechster, Pilatus hörte das. Er fragte, ob Jesus aus Galiläa kommt. Siebter, Pilatus fand heraus, dass Jesus aus dem Gebiet von Herodes ist. Er schickte Jesus zu Herodes, weil Herodes auch in Jerusalem war. Achter, Herodes freute sich sehr, Jesus zu sehen. Er hatte schon viel von ihm gehört. Er wollte sehen, ob Jesus etwas Besonderes tun kann. Neunter, Herodes stellte Jesus viele Fragen. Aber Jesus antwortete ihm nicht. Zehnter, die Priester und Lehrer waren auch da. Sie sagten schlimme Dinge über Jesus. Elfter, Herodes und seine Leute machten sich lustig über Jesus. Sie gaben ihm schöne Kleider und schickten ihn zurück zu Pilatus. Zwölfter, Herodes und Pilatus wurden an diesem Tag Freunde. Vorher waren sie Feinde. Dreizehnter, Pilatus rief die Priester, die Anführer und die Leute zusammen. Vierzehnter, er sagte, ihr habt Jesus zu mir gebracht. Ihr sagt, er bringt die Leute dazu, nicht auf uns zu hören. Aber ich habe ihn gefragt und finde nichts Schlimmes an ihm. Fünfzehnter, auch Herodes findet nichts Schlimmes. Er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Jesus hat nichts getan, wofür er sterben muss. Sechzehnter, ich werde ihn bestrafen und dann freilassen. Siebzehnter, Pilatus musste jedes Jahr zum Fest einen Gefangenen freilassen. Achtzehnter, alle Leute schrien, tötet Jesus. Lasst Barabbas frei. Neunzehnter, Barabbas war im Gefängnis, weil er in der Stadt Probleme gemacht und jemanden getötet hatte. Zwanzigster, Pilatus wollte Jesus freilassen. Er redete noch einmal mit den Leuten. 21. aber die Leute schrien, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. 22. Pilatus fragte zum dritten Mal, was hat Jesus getan? Ich finde nichts, wofür er sterben muss. Ich werde ihn bestrafen und dann freilassen. 23. aber die Leute schrien immer lauter. Sie wollten, dass Jesus gekreuzigt wird. Sie schrien so lange, bis Pilatus nachgab. 24. Pilatus tat, was die Leute wollten. 25. er ließ Barabbas frei, den Mann, der Probleme gemacht und jemanden getötet hatte. Und er gab Jesus den Leuten, damit sie mit ihm machen konnten, was sie wollten. 26. die Soldaten führten Jesus weg. Sie sahen einen Mann namens Simon. Er kam vom Feld. Sie zwangen Simon, das Kreuz von Jesus zu tragen. 27. viele Leute folgten Jesus. Auch Frauen waren dabei. Sie weinten und waren traurig. 28. Jesus drehte sich um und sagte zu ihnen, weint nicht um mich. Weint um euch selbst und um eure Kinder. 29. denn es wird eine Zeit kommen, in der die Leute sagen, es ist gut, keine Kinder zu haben. Es ist gut, nicht geboren zu sein. 30. dann werden die Leute zu den Bergen sagen, fallt auf uns. Und zu den Hügeln, verdeckt uns. 31. denn wenn man das mit einem grünen Baum macht, was wird dann mit einem trockenen Baum passieren? 32. auch zwei andere Verbrecher wurden mit Jesus gekreuzigt. 33. sie kamen zu einem Ort, der Schädelstätte genannt wurde. Dort kreuzigten sie Jesus und die Verbrecher. Einer war rechts von Jesus, der andere links. 34. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten teilten seine Kleider auf und losten darum. 35. die Leute standen da und sahen zu. Die Anführer machten sich lustig über Jesus. Sie sagten, er hat anderen geholfen. Wenn er der Christus ist, soll er sich selbst helfen. 36. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gaben ihm sauren Wein. 37. Sie sagten, wenn du der König bist, hilf dir selbst. 38. Über Jesus hing ein Schild. Darauf stand, das ist der König der Juden. 39. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, beschimpfte ihn. Er sagte, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. 40. Aber der andere Verbrecher sagte, hast du keine Angst vor Gott? Wir werden beide bestraft. 41. Wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Aber Jesus hat nichts Falsches getan. 42. Und er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. 43. Jesus sagte zu ihm, ich verspreche dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. 44. Es war Mittag. Da wurde es dunkel im ganzen Land. Es blieb dunkel bis 3 Uhr nachmittags. 45. Die Sonne schien nicht mehr. Der Vorhang im Tempel riss in der Mitte entzwei. 46. Jesus rief laut, Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Dann starb er. 47. Der Hauptmann sah, was passiert war. Er lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich gut. 48. Viele Leute waren gekommen, um das zu sehen. Als sie sahen, was passiert war, waren sie sehr traurig und gingen weg. 49. Alle Freunde von Jesus standen weit weg. Auch die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, standen da und sahen zu. 50. Ein Mann namens Josef war da. Er war ein wichtiger Mann im Rat. Er war ein guter Mann. 51. Er war nicht einverstanden mit dem, was die anderen im Rat beschlossen hatten. Er kam aus der Stadt Arimathea. Er wartete auf das Reich Gottes. 52. Josef ging zu Pilatus und bat um den Körper von Jesus. 53. Er nahm den Körper herunter, wickelte ihn in ein Tuch und legte ihn in ein neues Grab. 54. Es war Freitag, der Tag vor dem Sabbat. 55. Die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sahen das Grab und wie der Körper hineingelegt wurde. 56. Dann gingen sie nach Hause. Sie machten Gewürze und Öl bereit. Am Sabbat ruhten sie, wie es das Gesetz sagt.